hört. Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 154. Mit U-Roy, Frank Frost, Mandrill, David Bowie, Frank Zappa, John Patton, Rosinha de Valencia, Dorival Caymmi, Edu Lobo, Sonny Boy Williamson, den Zweiten und André Previn. One time, sweet baby, sweet. Straße. You can do it, not do it. You can do it, baby, do it. Move, baby, move. Blood of mercy. Groove, baby. Blood of mercy, I play. Musical disco today. Sweet, baby, sweet glasses. Pianist André Previn wurde 1929 als Andreas Ludwig Previn in Berlin geboren und musste mit seiner Familie aus Deutschland 1938 fliehen, weil er Jude war. Previns Bandbreite umfasste klassische Musik, Jazz und natürlich auch Filmmusik. Unter anderem komponierte er den Soundtrack zu Billy Wilders Berlin-Film von 1961, 1, 2, 3 mit James Cagney, Lilo Pulver und Horst Buchholz. 1959 saß André Previn selbst am Piano und mit Shelly Mann am Schlagzeug und Red Mitchell am Bass Something is Coming aus dem Musical West Side Story zu interpretieren. Der nächste Interpret, den wir hörten, war U-Roy. 1974 knüpfte sich der DJ und Sänger U-Roy eine Nummer von Tommy McCook and the Supersonics vor und machte daraus sein Rule the Nation. Vielleicht war dieses McCook-Instrumental aber auch eine sogenannte Dub-Plate, also eine extra für DJs aufgenommene Platte bzw. eine bislang unveröffentlichte Aufnahme. Das weiß ich nicht genau. Auf Jazz mit André Previn und jamaikanischen Reggae mit U-Roy, folgte Frank Frost mit Down Home Blues, aufgenommen in Memphis für Sun Records. Allerdings wurde diese Aufnahme nicht mehr in dem Studio, in dem in den 50er Jahren Rufus Thomas, Jerry Lee Lewis, Elvis, Johnny Cash und Junior Parker ihre Platten aufgenommen haben, hatten, sondern dieses Studio befand sich nicht viel weiter, sogar in derselben Straße, glaube ich. 1962 nahm dort der Mundharmonika-Spieler und Gitarrist Frank Frost Baby You're So Kind auf. Das war sogar eine LP, die er aufgenommen hatte. Das war sehr gewagt. Man wusste gar nicht im Nachhinein, wer da eigentlich diese Platte kaufen sollte. Das Blues-Geschäft lief nicht mehr so gut und war seit jeher eher auf Singles fixiert. Andererseits gab es auch noch nicht den Bluesboom und das Bluesinteresse beim weißen Publikum, beim weißen amerikanischen Publikum, speziell was Rhythm and Blues und elektrisch verstärkter Country Blues angeht. Wir hörten bisher Jazz, Musik aus dem karibischen Raum und Blues. Diese Stile und noch andere beeinflussten alle die New Yorker Band Mandrill um die Brüder Wilson, die aus Panama stammten. Mandrill mit Hang Loose aus dem Jahre 1972 von ihrer dritten Langspielplatte. Thank you. Zeit für etwas Rockmusik aus den 70ern, einmal aus Großbritannien von David Bowies Album Allied Insane von 1972, The Gene Genie, danach aus den USA Frank Zappa vom Album One Size Fits All aus dem Jahre 1975. Die beiden Leadsänger auf Andy sind der Keyboarder George Duke und Johnny Guitar Watson. Small Gene Genie snuck off to the city, strung out on lasers and slashed back blazers, and ate all your razors while pulling the waders, talking about Monroe and walking on Snow White. New York's a go-go and everything tastes nice. Poor little greenie. Ooh. Get back on. Gene Genie lives on his back. The Gene Genie loves chimney stacks. He's outrageous, he screams and he bawls. The Gene Genie, let yourself go. Smiles like a reptile. She love him, she love him, but just for a short while. She'll scratch in the sand, let go his hand. He says he's a beautician, sells you nutrition, keeps all your dead hair for making up underwear. Poor little greenie. Let yourself go. If there is a really one, no. Is there anything gonna try to do if there is a really one, no. Yeah. loud, man. Thank you. Der Organist John Patton aus Kansas City, Missouri, begann seine Karriere 1954 als Pianist von Lloyd Price. Lloyd Price hatte in Washington D.C. gerade den Pianisten seiner Tourband gefeuert und Patton konnte Lloyd Price mit seiner Version von Laurie, Miss Claudie beim Vorspielen überzeugen. Bei Lloyd Price blieb John Patton bis 1959 und bis er sich eine Hammond B3-Orgel leisten konnte. Vom Jimmy Smith-Virus infiziert, gründete Patton dann kurze Zeit später ein Orgeltrio und spielte im Laufe seiner Karriere mit dem Gitarristen Grant Green, den Saxophonisten Ike Quebeck und Lou Donaldson. 1963 nahm er seine Debüt-LP für Blue Note auf. Ich habe mal einen Titel von seiner vierten LP auf Blue Note ausgesucht, vom Album Oh Baby, Fat Judy. Die Besetzung: Blue Mitchell Trompete, Harold Vick Tenorsaxophon, Grant Green Gitarre und Ben Dixon am Schlagzeug, der auch als Komponist dieses Titels angeführt wird. Für die nächsten drei Titel geht es von den USA nach Brasilien. Die Gitarristin Rochinzia de Valenza gibt uns Wasser zum Trinken, Agua de Jibeba. Diese Aufnahme stammt aus dem Jahre 1966. Rochinzia de Valenza erlitt in den 90er Jahren einen Herzinfarkt, fiel ins Koma und starb circa 10 Jahre später. Orival Kayimi, Gitarrist, Komponist und Sänger, nahm 1957 A Contessi Keo So Baiono auf. Ich komme aus Bahia, so die Übersetzung. Bahia ist die drittgrößte Stadt Brasiliens. In Brasilien ist Dorival Kayimi eine Legende und wird von Musikern des Bossa Nova und nachfolgenden Tropicalismo nahezu verehrt. 1976 nahm er zum Beispiel eine Platte mit der Sängerin Gal Costa auf, die ja auch schon Gast im musikalischen Fundbüro war. Edu Lobo, den wir mit seinem Klassiker Upa Nijinho aus dem Jahre 1966 hören werden, war auch außerhalb Brasiliens tätig. So ging er mit Sergio Mendes Brasil 66 auf Tour, spielte mit Paul Desmond, Dave Brubecks Saxophonisten Alben für den Produzenten Creed Taylor ein, aber er arbeitete auch mit so unterschiedlichen Interpreten wie Earth, Wind and Fire, Katharina Valente oder dem Gitarristen und Mundharmonikaspieler Toots Thielemann. Thank you.

Sonny Boy Williamson Nummer 2 oder Alex Rice Miller ist nicht zu verwechseln mit dem originalen Sonny Boy John Lee Williamson, der ebenfalls sang und Harmonika spielte, aber schon seit den 30er Jahren Schallplatten veröffentlichte. Alex Miller tat dies erst seit den frühen 50er Jahren, aber schuf mindestens einen eigenen Blues-Standard mit Help Me und spielte auf einem weiteren Dust My Broom in der Version von Elmore James die Mundharmonika. 1963 kam er mit dem American Folk Blues Festival erstmals nach Europa und tourte dann dort mehrmals auf eigene Faust. Obwohl er bereits 1965 mit 52 Jahren verstarb, hinterließ er etliche Aufnahmen mit britischen Musikern aus diesen zwei Jahren 1963 und 64. Wir hören Sonny Boy Williamson den zweiten in drei unterschiedlichen Besetzungen. Zuerst One Way Out mit Jimmy Page an der Gitarre und Brian Auger an der Orgel. Danach eine Live-Aufnahme mit den Animals, Pontiac Blues, die einmal nicht Eric Burdon, sondern eben Sonny Boy Williamson begleiten. Das dritte Lied ist ebenfalls eine Live-Aufnahme mit Eric Clapton und den Yardbirds. Das Lied heißt Out on the Waterfront. Bevor nun Sonny Boy Williamson der Zweite mit den britischen Musikerkollegen in Aktion tritt, möchte ich mich für die Aufmerksamkeit bedanken. Bis zum nächsten Mal. Das war Framatz Musikalisches Fundbüro. Alles Gute, sagt Frank Matthias. Just can't go out that door. No, oh no, no. It's one way out, baby, and I just can't go out that door. Ain't but one way out, woman, and I'm not going out that door. I see a man downstairs, might be your man, I don't know. Now you got me trapped, baby, up on the second floor. I'll get away this time, I won't be trapped no more. Oh, raise your window, woman, and I can ease out so I'm slow. None of your neighbors won't be joking. That'll stop that deal. one, C. Was all about. I do believe my baby, know what it's all about. But I do in front of donut bad like she come down, I wanna shout. She told me, Daddy, I'm fighting for now. She said, Daddy, I got to find out. In that game, you got a brand new pony. I found out just what my baby likes. Yes, I found out just what my baby likes. That was a whole lot of love in that straight eight pony. Meet me on the water course. I'm gonna find out this morning which one of us that you love the most.